Es geht um die Frage, wie hat sich das Private verändert, wie hat es sich transformiert, damit natürlich auch das Öffentliche. Da ist schon, denkt um Geschlechterverhältnis, die These, dass die Frauen im Privaten ja, abgeschoben worden sind, dass sie im Kapitalismus die Privatarbeit machen, ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen, ist immer wieder vorgekommen, hat sich aber tatsächlich sowas, wenn man von privat und öffentlich redet, hat sich das ja doch die letzten 200 Jahre etwas verändert. Und genau um diesen Prozess soll es irgendwie gehen, so in dem Vortrag. Einleiten möchte ich mit einem Zitat von Engels aus dem Ursprung der Familie. Das habe ich benutzt, weil ich denke, dass er einerseits da relativ gut beschreibt, wie das eben das Verhältnis von privat und öffentlich sich darstellt. Und andererseits, weil ich denke, Engels ist sowieso aus der Mode und der Ursprung der Familie ist erst recht aus der Mode. Und ich das aber ein ganz gutes Buch finde und denke, das sollte man auch wieder etwas publik machen. Genau, dieses würde ich euch jetzt einfach mal vorlesen. Das ist etwas länger, deswegen könnt ihr das jetzt mitlesen. Also nicht besser steht es mit der juristischen Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe. Die rechtliche Ungleichheit beider, die aus früheren Gesellschaftszuständen vererbt, ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung der ökonomischen Unterdrückung der Frau. In der alten kommunistischen Haushaltung, die viele Ehepaare und Kinder umfasste, war die den Frauen übergebene Führung des Haushaltes ebenso eine öffentliche, eine gesellschaftlich notwendige Industrie wie die Beschaffung der Nahrungsmittel durch die Männer. Mit der patriarchalen Familie und noch mehr mit der monogamen Einzelfamilie wurde dies anders. Die Führung des Haushaltes verlor ihren öffentlichen Charakter. Sie ging die Gesellschaft nichts mehr an. Sie wurde ein Privatdienst. Die Frau wurde erste Dienstbotin, aus der Teilnahme an der gesellschaftlichen Produktion verdrängt. Es die große Industrie unserer Zeit hat und auch nur der Proletarierin den Weg zur gesellschaftlichen Produktion wieder eröffnet. Aber so, dass wenn sie ihre Pflichten im Privatdienst der Familie erfüllt, sie von der öffentlichen Produktion ausgeschlossen bleibt und nichts erwerben kann. Und dass, wenn sie sich an der öffentlichen Industrie beteiligen und selbstständig erwerben will, sie außerstande ist, Familienpflichten zu erfüllen. Und wie in der Familie, so geht es der Frau in allen Gesellschaftszweigen, bis in die Medizin und Advokatur hinein. Die moderne Einzelfamilie ist gegründet auf die offene und verhüllte Haussklaverei der Frau. Und die moderne Gesellschaft ist eine Masse, die aus lauter Einzelfamilien als ihren Molekülen sich zusammensetzt. Der Mann muss heutzutage in der großen Mehrzahl der Fälle der Erwerber, der Ernährer der Familie sein, wenigstens in den besitzenden Klassen. Und das gibt ihm eine Herrscherstellung, die keiner juristischen Extrabevorrechtung bedarf. Er ist in der Familie der Bourgeois. Die Frau repräsentiert das Proletariat. Ja, ich hoffe, ihr habt es irgendwie nachvollziehen können. Es geht also darum, dass die Frau eben ja, dass sie als privaten Dienstbotin des Mannes geboren ist, dass sie aus dem Öffentlichen verdrängt worden ist, dass wenn sie in die Öffentlichkeit kommt, also wenn sie auch arbeiten geht, dass sie dann das, was sie an Haushaltssachen machen wollen, dass das nicht geht, dass sich das quasi widerspricht. Und dass das quasi das ist, was die moderne Familie ausmacht, dass da eben diese Reproduktionsarbeiten geleistet werden und dass das quasi, also Engels spricht hier von Haussklaverei, dass es das wäre. Und ich denke, wenn man jetzt die geschichtlichen Fragen außer Acht lässt, die das irgendwie alles impliziert, so, da ist vielleicht etwas schwierig, würde ich auch sagen, ist die Frau wirklich im Mittelalter schon aus der Öffentlichkeit verdrängt gewesen? Was war mit der kommunistischen Haushaltung? Soll aber jetzt auch nicht Thema sein. Ich denke trotzdem, dass das eben für ja, für die kapitalistische Vergesellschaftung sehr viel trifft. Ja, so waren und so sind Reproduktionsarbeit und Produktionsarbeit in unterschiedliche Sphären aufgeteilt, für die dann auch noch unterschiedliche Eigenschaften notwendig waren. Also wenn man in Produktion war, war wichtig, dass man durchsetzungsfähig war, dass man Kraft, Stärke, Unabhängigkeit, Aggression, um dann in der Berufsarbeit oder in den staatlichen Aufgaben zu bestehen. Die Reproduktionsarbeiten benötigten irgendwie andere Eigenschaften, die eben dazu dienen sollten, Mann und Kind zu versorgen. Empathiefähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Passivität, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Wenn man also in diesem Zusammenhang vom männlichen und weiblichen Sozialcharakter spricht, ist damit eben kein biologischer gemeint, ist auch nicht zurückzuschließen auf irgendwie eine biologische Entität, sondern diese Notwendigkeit dieser beiden Sphären haben meiner Meinung nach den Zwang hervorgebracht, die sich in dieser biologischen Eindeutigkeit zu positionieren, sodass jeder eben ein eindeutiges Geschlecht haben muss. Und das gilt eben nicht nur für Hermaphroditen, sondern quasi für alle. Dieses Ideal herzustellen von einerseits eben weiblich und männlich mit den bestimmten Charaktereigenschaften war, wie es ja auch schon bei Engels steht, für die proletarische Frau ohnehin nicht möglich, da sie eben sowieso zur Arbeit gezwungen war. Für ein ewiges Ärgernis des 19. Jahrhunderts, dass die Frauen, die proletarischen Frauen, nicht für die Familien da sein konnten. Die bürgerliche Frau dagegen war zur Untätigkeit verdammt, für die Arbeit im Haus gab es Personal und die Erziehung der Kinder übernahm das Kindermädchen. Bevor auch der Haushalt maschinisiert wurde, wurden über besonders schweren Arbeiten wie das Waschen vom Personal geleistet, das Kochen, Putzen und sowieso. Wer etwas davon erfahren will, wie diese Frauen gelebt haben, die dann eben als Dienstbotin gelebt haben, dem würde ich mal empfehlen, von Arthur Schnitzler Therese, Chronik eines Frauenlebens nachzulesen. Sehr hart nachzulesen. Also wenn es gut ging, konnte sich die bürgerliche Frau eben auch schöneren Sachen widmen, meistens aber doch eben der ewigen Langeweile. Und die unverheirateten Frauen, die unverheirateten bürgerlichen Frauen, ein weiteres Problem des 19. Jahrhunderts war, dass die unverheirateten bürgerlichen Frauen vollkommen nutzlose Esser waren und man auch nicht genau wusste, was mit denen machen. Und das war eins, was eben die bürgerliche Frauenbewegung im 19. Jahrhundert ein wesentliches Problem für die war, die unverheirateten bürgerlichen Frauen. Jetzt haben wir irgendwie diese Trennung von Produktion und Reproduktion relativ bekannt, von daran angegliedert von privater und öffentlicher Sphäre, die Produktion der Öffentlichkeit, die Privatsphäre, die Reproduktionsarbeiten im Privaten. Wenn man sich aber eben diese Begriffe genauer anguckt von Privat und Öffentlichkeit, dann zerrinnen einen diese Eindeutigkeiten doch irgendwie auch in der Hand. Die Trennung ist doch nicht so einfach fassbar, wie sie einem im ersten Moment erscheint. Es ist eher der erste Eindruck. Wenn man sich die Begriffe genauer anguckt, waren das für die bürgerliche Gesellschaft, waren die Begriffe öffentlich und privat, betrafen eigentlich erstmal die Sphäre des Mannes. So, der Mann war Bourgeois und Citoyen und darin aufgeteilt. Die Trennung war eine Trennung im bürgerlichen Mann selbst. Also der bürgerliche Mann als Privatmann sollte seine Interessen eben durchsetzen in der wirtschaftlichen Sphäre, während eben der Bourgeois dazu, also der Anteil des Mannes als Bourgeois dazu da war, dass diese eher egoistischen Interessen, dass sich da eben ja, dass man Gesetze machte, um wiederum diese egoistischen Interessen einzudämmen. Das war dann quasi der Staat, der dann auch im Bourgeois verinnerlicht war. Aus der Sicht der Frau allerdings sah die Sache ganz anders aus. Also die Trennung zwischen Bourgeois und Citoyen auf der anderen Seite, auf der einen Seite, ist quasi, wenn man sich dann die Sicht der Frauen anguckt, ist das dann quasi für die Frauen das wirklich ihre Privatheit, nämlich eben für die Reproduktionsarbeit in der Familie zu leisten, war das wirklich Private, weil sie nicht einmal im Tausch an der Allgemeinheit verbunden wurden. Nicht durch die Arbeit und auch nicht, sie hatten ja auch kein Wahlrecht und so weiter, deswegen genau, deswegen waren sie überhaupt nicht in der öffentlichen Sphäre angekommen. Allerdings, dass das wiederum das scheinbar das Allerprivateste ist, nämlich die Familie, dass auch das ist wiederum Schein, weil in dieser Privatheit ja wieder das hergestellt wird, was eben das Allerallgemeinste ist, nämlich dass es geht um die Reproduktion der Gattung, um die Reproduktion von Staatsbürgern, Bourgeois und der wahre Arbeitskraft. Also man sieht, es verschiebt sich irgendwie immer dies mit dem Privat und Öffentlich, je nachdem, von welcher Seite man sich das anguckt und auf welcher Position man ist. Genau, jetzt geht es darum, Ziel eben von den Frauen allerdings war immer Teil dieser Öffentlichkeit zu werden. Also Emanzipation hieß immer Teil der öffentlichen Sphäre zu werden. In eben zum einen, wie schon gesagt, auch Arbeitskraft sein können. Vor allem eben diese bürgerlichen Frauen, die eben keine Berufsarbeit haben konnten und denen auch keine Wege offen standen zur Berufsarbeit. Und andererseits eben das Wahlrecht. Das waren immer quasi die beiden Sachen, die es zumindest im 19. Jahrhundert ging. Wenn man sich jetzt anguckt, wie das jetzt heute aussieht, ist schon so, dass man denkt, dass sich vieles davon hat sich verwirklicht von diesem Emanzipationsversprechen. Können noch mal kurz auf Engels zurückgehen, obwohl ich das da nicht lesen kann. Engels hatte als geschrieben über die Emanzipation der Frau: Es wird sich dann zeigen, dass die Befreiung der Frau zur ersten Vorbedingung hat, die Wiedereinführung des ganzen weiblichen Geschlechts in die öffentliche Industrie. Und dass dies wiederum erfordert die Beseitigung der Eigenschaft der Einzelfamilie als wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft. Genau, also einerseits geht es eben darum, dass die Frauen in die Industrie angegliedert werden. Das andere ist, dass quasi die Einzelfamilie sich auflöst und es eine kollektive Form sich entwickeln. Beides kann man auf eine Art sagen, ist mit der Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse tatsächlich ja auf eine Art, hat sich durchgesetzt, aber auf etwas pervertierte Art und Weise, wie man dann wie es im Laufe des Vortrags sich zeigen soll. Ich kann sagen, die Frauenerwerbsquote ist überall in Europa und auch in den Vereinigten Staaten stark angestiegen. Deutschland ist eins dieser Länder, wo es auch besonders hoch ist, nicht ganz so wie in Schweden und Frankreich, wenn man weiß, aber immerhin betrug sie noch 1970 in Deutschland 46%, die Frauenerwerbsquote, während sie heute bei ca. 68% steht. Immerhin sind auch Arbeiten nicht nur, wie es eben damals in der Regel waren, die Frauen, die keine Kinder haben, sondern auch 72% der Mütter arbeiten. Auch kann man nicht davon sprechen, wie irgendwie Engels noch im Kapital, dass die Frau, also dass wenn an einer Stelle, wo Frauen besonders viel arbeiten, dass die Kinder irgendwie einem wegsterben, bei Marx-Zeiten waren das teilweise ein Fünftel der Kinder sind im ersten Jahr gestorben. Ja, das ist heute auch nicht mehr der Fall. Also kann man sagen, alles läuft doch relativ gut. Auch hat der Staat relativ viele Aufgaben übernommen, die vorher die Familie hatte. Und darum wird es jetzt nochmal gehen. Also im 19. Jahrhundert, wie gesagt, war es relativ schwierig, eben viele Kinder starben. Es gab aber auch aufgrund der schlechten Lebensverhältnisse Aufstände, Streiks und so weiter. Um diesem Einhalt zu gebieten war, hat dann sich so auch in Deutschland ja bekannt, der Staat bismarckischer Prägung viele Aufgaben der Familie halt übernommen, die eben vorher entweder gar nicht geleistet werden konnten eben oder eben in der bürgerlichen von der bürgerlichen Familie geleistet worden. Ja, Armenfürsorge hieß dann aber zuerst eigentlich nur, die Arbeiter so schnell wie möglich wieder an die Arbeit zu bringen. Dieses hat sich erst quasi so um 1900 verändert, wo man dann eher davon sprechen kann, dass es mehr um Erziehung der Arbeiter, der Proletarier ging und dass die sich quasi ändern sollen und es nicht mehr nur darum ging, sie funktionsfähig zu machen, aber man eher da mehr Aufwand für Betrieb, also mehr Erziehung einsetzte. Erstaunlicherweise hat sich darüber dann auch das, was man vorher an Fürsorgearbeit was gab, war eigentlich eine männliche Domäne, das hat der Fabrikarbeiter gemacht nicht der Fabrikarbeiter, sondern der Bourgeois, der halt dieses Interesse hatte, die Leute wieder einzustellen. Dann um 1900 herum gab es einige Bewegungen darum, die Sozialfürsorge quasi zu professionalisieren und damit auch zu verweiblichen. Also quasi, dass die Sozialarbeit eine weibliche Tätigkeit wird und dass dann auch die bürgerlichen Frauen diese Tätigkeit ausführen können. Der Erste Weltkrieg hat dann nochmal einiges dazu beigetragen, dass das sich auch tatsächlich so durchsetzte, weil da die Frauen einfach quasi Sozialarbeit im Krieg gemacht haben. Und damit hat sich das, was man heute kennt, das ist was wie Sozialarbeit und Lehrerinnen quasi auch eben, was dann wiederum zur öffentlichen Sphäre zählt, ist dann irgendwie quasi verweiblicht. Also diese Aufgaben, die eigentlich die Familie hatte, sind quasi von dem Privaten ins Öffentliche, haben aber damit quasi weibliche Tätigkeitsbereiche bekommen. Die Frauen waren damit quasi, und das ist ja ein Stand, den man quasi bis heute irgendwie kennt, waren auch sie jetzt auf einmal zweigeteilt. Sie waren nicht nur irgendwie in der Privatsphäre, sondern eben auch in der öffentlichen Sphäre. Und sie waren aber immer, also beides mal Mütter quasi, also beides mal in Mütterfunktionen, kann man so sagen. Also öffentliche und private Mutter. War das eben am Anfang für unverheiratete Frauen gedacht, so wählen dann später und bis heute viele Frauen Sozialarbeit, Grundschullehrerinnen, um auch Familie und Beruf eben gut miteinander verbinden zu können. Ja, die Arbeiterin selbst war eben schon immer zweigeteilt gewesen, eben einmal als Hausfrau und Mutter und andererseits als Arbeitende. Ja, aber dieses Ideal dieser Mütterlichkeit ist doch eins, was quasi eher ein bürgerliches Ideal ist. Und dem, das kann man hier zumindest sagen, ist am Anfang auch eher die Proletarier quasi dem ausgeliefert gewesen, oder die waren das Objekt, worum es da ging, was man im nächsten Zitat, was ihr auch nicht besser lesen könnt, ganz schön sehen kann. Ja, Dieses ist aus den allgemeinen Bestimmungen über die Errichtung und Beaufsichtigung der Kleinkinderbewahranstalten in Bayern von 1839 und das galt aber bis 1910. Da bei weitem der größere Teil der in dieser Anstalt aufgenommenen Kindern armen Eltern angehört und für einen Stand erzogen werden soll, welcher vorzugsweise einen gesunden, kräftigen und gewandten Körper, Lust und Liebe zu anstrengender Arbeit und mögliche Beschränkungen seiner Bedürfnisse zu einer seinem künftigen Einkommen und zu seinem äußeren Lebensglück nötig hat, so muss in den Kinderbewahranstalten alles sorgfältig vermieden werden, was nachhaltig auf den Gesundheitszustand einwirkt. Die Pfleglinge schwächt und verweichlicht, den Hang zum Wohlleben hervorruft und Bedürfnisse erzeugt, die in späteren Lebensjahren nicht mehr befriedigt werden können und im Entbehrungsfall leicht eine Quelle der Unzufriedenheit und des Unzufriedenen eröffnen dürfen. Ja, relativ deutlich ausgesprochen, muss man schon sagen. Ne? Mit dieser Professionalisierung der Fürsorge und der Sozialarbeit ist natürlich einerseits dieser Vorteil verbunden, Kinder nicht mehr ganz so der Willkür ausgesetzt von Familien. Andererseits führte auch das quasi zu Zwangsmaßnahmen, die dann relativ, die dann eben zur Zeit des Nationalsozialismus quasi zu Euthanasie und Zwangssterilisation führten und dann eben die Fürsorgerinnen, die waren, die irgendwie entschieden, wer dann jetzt als T4, als behindert dann galt. Dazu, dass dieses Interesse daran, die Kindererziehung auf eine Art zu kollektivieren, wo es man ungefähr von Kindergärten und Schulen und so weiter spricht, also so eine Form von Kollektivierung, ist natürlich, kann man auch sagen, dass das für den Staat immer relativ wichtig war. Ich finde es nicht umsonst relativ bisschen erschreckend, dass sich quasi die Anzahl der Kindergartenplätze während des Nationalsozialismus von 15% auf 30% erhöht hat. Das hat sich dann natürlich mit dem Aufbau der BRD hat sich das weiterentwickelt. Kinder sollten hier schon früh Wissensvermittlung lernen. Damit eben der Westen gegen den Ostblock gewinnt, aber eben im Osten hat sich das natürlich, das ist ja auch bekannt, noch viel stärker eben durchgesetzt. Also Kindergartenplätze im Osten quasi 100%, in Deutschland immer doch auf einem eher relativ niedrigen Niveau. Deswegen, es war auch eben in Westdeutschland in den 70er Jahren jetzt auch nicht so, dass es darum gehen sollte, mit den Kindergärten den Frauen das zu erleichtern, dass sie irgendwie ins Arbeitsleben kommen, weil die meisten Kindergärten, die es gab, gingen ja doch nur von so 8 bis 12 Uhr und das war jetzt mit einer Arbeit schwer zu vereinbaren. Deswegen kann man sagen, eine wirkliche oder ernsthaftere Emanzipation, das ist eigentlich ganz interessant, kann man sagen, hat überhaupt erst in den letzten 10 Jahren stattgefunden, wenn man irgendwie als Faktor für Emanzipation die Erwerbstätigkeitsquote von Frauen nimmt. Und dazu habe ich eine lustige Statistik. Also in der BRD 1960 49% der Frauen, aber dann geht es erstmal stark runter und ist dann erstmal in 1970 auf 46%, steigt dann, selbst als dann die DDR irgendwie dazukommt, nicht stark an, sondern bis 2000 ist man immer noch auf 57,5%, also jetzt hat sich auch nicht so Erst in den letzten Jahren ist dann nochmal auf 66,8. Und ich glaube, gerade ist man bei 68%. Ja, dafür tut der Staat ja auch in letzter Zeit einiges, um das zu machen. Die Kinderbetreuung soll jetzt nicht nur von 3 bis 6 für die Babys, sondern eben schon ab dem ersten Jahr. Ab 1. Juni dieses Jahres hat man einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für die ab Einjährigen. Was aber so, also wobei, ja, ab 2. Die Einjährigen. Nee, der neue Rechtsanspruch ist auf ein Jahr. Ja. Ab Sommer diesen Jahres. Aber der Punkt ist, dieser Rechtsanspruch, da geht man halt irgendwie davon, auch da geht man nur davon aus, dass 39% der Einjährigen dann einen Kindergartenplatz besuchen gehen sollen. Das ist ein bisschen lächerlich, da also ne, von Rechtsanspruch zu sprechen. Und auch das, selbst diese relativ niedrige Zahl, kriegen sie irgendwie überhaupt nicht hin. Bis jetzt fehlen immer noch 160.000 Plätze und das ist noch ein halbes Jahr hin bis dahin. Da müssen wir ein bisschen beeilen. Ja, dann ist natürlich die eine weitere Sache das mit dem Elterngeld, das es ja seit ein paar Jahren gibt und was genau eben diese Zeit dann von Geburt bis dann zu diesem Jahr abdecken soll, eben wenn Männer auch dann die 2 Monate nehmen, eben auch 14 Monate. Also es geht dann zum einen eben darum, im ersten Jahr eine Bindung aufzubauen zu dem Kind und dann aber eigentlich relativ schnell wieder in die Produktionssphäre, auch dass eben jetzt Männer und Frauen beide irgendwie arbeiten gehen, dass irgendwie jetzt nichts mehr dazwischen quasi steht. Also dass irgendwie diese Reproduktionsarbeit in die private Arbeit kein Hindernis mehr sein soll. Dazu genau noch ein Zitat vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Warum sie jetzt mit dem Elternarbeit machen und eben auch die Kindergärten einrichten. In dynamischer Hinsicht sind Wachstumsimpulse durch den Ausbau der frühkindlichen Förderung zu erwarten. Zum einen führt bessere frühkindliche Bildung zu einer Zunahme des Humankapitals der Kinder und späteren Erwerbspersonen. Zum anderen führen die geringeren Erwerbsunterbrechungen bei den Eltern zu geringeren Humankapitalabschreibungen. Sodass auch hier positive Impulse auf Qualifikation und Erwerbstätigkeit abgeleitet werden können. Ja, also die Sprache entlarvt sich selbst und ja. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, nämlich auch 2008, ist, dass sich das Scheidungsgesetz komplett verändert hat. Also es ist, früher war es eben so, dass eben wenn sich das Paar hat scheiden lassen, eben bis 2008, musste eben derjenige, der verdiente, was dann in der Regel der Mann war, der Frau eben Unterhalt zahlen und das konnte gehen, bis das Kind 15 war. Also das hat sich jetzt komplett verändert. Ne? Wenn jetzt sich ein Paar scheiden lässt, dann muss der Mann nur noch Unterhalt für die Frau zahlen, wenn sie Kinder hat, die unter 3 sind. Also alle anderen kriegen keinen Unterhalt mehr. Also es gibt Ausnahmefälle, also das Kind ist besonders schwierig, man findet wirklich gar keine Betreuung. Ist es eigentlich schon das, wo es hingehen soll, dass die Frauen eben keinen Unterhalt kriegen sollen. Das wird sich dieses Jahr nochmal ändern, also weil jetzt haben sie halt das Problem, dass jetzt sich Frauen scheiden lassen, die vor 20, 30 Jahren geheiratet haben. Das ist natürlich schon ziemlich krass, wenn man dann in einer anderen Gesetzeslage geheiratet hat und dachte, man wird jetzt Hausfrau und dann lässt sich der Mann jetzt mit 55 scheiden oder so, ist natürlich ein bisschen schlecht. Also ist es ist dann relativ klar, dass dadurch viele Frauen eben auch durch dieses Gesetz in die Armut kommen. Also es hat sich auch nochmal der Anteil an Frauen, die von Alleinerziehenden, die eben unter die Armutsgrenze fallen, ist nochmal von 39% auf 44% gestiegen durch dieses Gesetz. Sehr abrupt. Ja, weil dieses Gesetz natürlich irgendwie denkt man, ja, ist eigentlich, kann man sagen, das ist ja ein bisschen das muss man sagen, das ist ein Perverse an der Angelegenheit. Eigentlich kann man sagen, okay, Scheidung ist auch jetzt keine, ist ja jetzt keine Sache, für die man ja auch ist. Niemand soll aus ökonomischen Zwängen irgendwie beieinander bleiben sollen. Wäre ja irgendwie, ist ja ein Fortschritt, dass das so ist. Andererseits ist das natürlich unter den Bedingungen, wo eben die Frauen diese Reproduktionsarbeit leisten und es ja auch gar nicht irgendwie anders können, als wenn sie Kinder haben, zumindest einer von beiden muss auf irgendwie beruflich irgendwie zurückstecken, das geht irgendwie ja nicht anders, dann macht das natürlich ja, ist das ein schönes abstraktes Gesetz, aber soll ja auch irgendwie Patchwork-Familien und so weiter fördern. Das ist natürlich ziemlich hart. Und es ist, also es kann natürlich so zwei Wirkungen haben, so ein Gesetz. Zum einen kann man dann sagen, ja, dann werden sich Frauen das Thema überlegen, ob sie sich entscheiden lassen, so, ne, wenn sie aber das, was wahrscheinlicher ist, eigentlich, zumindest wenn sich dieses Gesetz irgendwie bekannt geworden ist, wenn das klar ist, werden die meisten Frauen eben versuchen, tatsächlich keine Pause oder so wenig Pausen wie möglich in der Erwerbstätigkeit zu machen. Das ist ja auch dann eigentlich das, was dadurch nahegelegt wird. Also von der sogenannten vielbeschworenen Wahlfreiheit in Betreuungsfragen, was ja eigentlich vor allen Dingen gerade immer irgendwie die CDU irgendwie hochhält, ne, dass man irgendwie Wahlfreiheit haben soll. Und sie damit eben auch das Betreuungsgeld begründen, also diese 100 Euro, die es geben soll ab dem fürs zweite und dritte Jahr des Kindes, und dann soll es nochmal auf 150 Euro hochgesteckt werden. Das soll ja irgendwie ein Grund sein, sich irgendwie eine Wahlfreiheit zu haben, ob man jetzt doch zu Hause bleibt als Frau, ist natürlich Quatsch, ne? Weil bei so einer Scheidungsrate sollte man, ja, sind irgendwie auch schon die ersten 3 Jahre aus dem Beruf auszusteigen, irgendwie kann man sich eigentlich nicht leisten. Ja, allerdings ist es bis heute so, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, in der wir leben, dass es kaum möglich ist, dass Leute mit 2 Vollzeitstellen irgendwie Kinderbetreuung leisten können. Das ist eigentlich kaum machbar, selbst mit Vollzeit-Kindergarten nicht. Dafür sind einfach die meisten Vollzeitarbeitsplätze überhaupt nicht gedacht, weil man da doch irgendwie eher zum einen länger arbeiten muss als irgendwie 16 Uhr, wo man die Kinder vom Kindergarten abholen muss. Also eigentlich geht es nicht, und das spiegelt sich auch wieder, indem das zwar jetzt so viele Frauen arbeiten, aber tatsächlich, wo sie arbeiten, ist in Teilzeit. Ne? Sie arbeiten in Teilzeit und sie arbeiten prekär. Und das ist eben quasi das, was in Deutschland das ist, was sich so durchgesetzt hat. Die Männer, wenn Kinder kommen, arbeiten immer noch mehr, also ungefähr 3 Stunden mehr, wenn Kinder kommen. Die Frauen dagegen gehen komplett runter mit der Stundenanzahl. Lustigerweise ist auch, wenn man sich die Stunden anguckt von dem, wie die Menschen überhaupt gearbeitet haben, war es noch so, dass dann in den 60er Jahren dann die Männer noch 48 Stunden gearbeitet haben und die Frauen immerhin 38. Heute arbeiten die Männer 36 und die Frauen irgendwie 28 Stunden durchschnittlich. Also eben zwar viel mehr Leute, aber dadurch aber deutlich weniger. Ja, der Grund für, also es ist halt auch nicht, das ist halt auch ein wichtiger Punkt dabei, diese Idee, die ja dahinter steckt, ne, hinter diesen ganzen Geschichten, eigentlich sollen alle jetzt Vollzeit erwerbstätig werden, das ist ja überhaupt nicht zu realisieren, das ist nicht machbar, das geht auch nicht, also weil es hat sich das Arbeitsvolumen, das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen ist seit 1960 überhaupt nicht gestiegen, das ist komplett gleich geblieben, also die Anzahl der Stunden, gesellschaftlichen Stunden, die gearbeitet wird, ist gleich geblieben, dafür hat sich aber die Zahl der Menschen die jetzt arbeiten, ist total angestiegen. Also als früher haben für dasselbe Arbeitsvolumen 26 Millionen gearbeitet, jetzt arbeiten 44 Millionen Menschen. Da ist es recht logisch, dass es gar nicht anders geht als irgendwie. Also nicht nur, dass jetzt das mit der Reproduktionsbedingung dazu führt, dass die Frauen eben Teilzeit arbeiten und auch die Männer weniger arbeiten, sondern es geht einfach auch gesamtgesellschaftlich überhaupt nicht, weil überhaupt nicht so viel eben an Arbeit vorhanden ist. Der Grund, weswegen natürlich jetzt auch noch die meisten noch zusätzlich eben Teilzeit oder in prekären Stellen arbeiten, ist, dass ja auch noch, also das zumindest ist für Deutschland klar, dass der Reallohn auch noch gesunken ist seit 1990, also um 0,8% ist er gesunken im Gegensatz zu allen anderen Ländern in Europa. Und dass das natürlich auch noch dazu führt, also wenn es jetzt der Wert der Arbeitskraft so sinkt, dann das auch nicht mehr, also ein Lohn einfach auch nicht mehr reicht und die Frauen deswegen auch aus der Not eben diese prekären Stellen eben ein. Ja, so kann man sagen, dass eben diese Krisenpräventionsprogramme, die es in den letzten 10 Jahren gegeben hat, eben diese ganzen Geschichten mit Hartz IV, mit irgendwie Niedriglohnsektor einführen, mit 400-Euro-Geschichten, dass das, ja, dass das einfach was ist, was tatsächlich, ja, sozusagen wie die Emanzipation der Frau am weitesten nach vorne getrieben hat, wie es überhaupt irgendwie je möglich war. Also wenn man immer noch als sagt, mit dieser Frauenerwerbsquote ist das, woran man das misst. So, dass eben es zwar 700.000 neue Stellen für Frauen gibt, aber quasi alle im Niedriglohnbereich. Und deswegen dieser große Sprung, den wir eben hatten von dieser Frauenerwerbstätigkeitsquote, dass dieser Sprung eben sich hauptsächlich auf prekäre Arbeit beruht. Ja, so kann man sagen, ist das, was in den letzten Jahren als Emanzipation eben verkauft wird und das eben, was hauptsächlich immer darum ging, eben Beruf und Familie irgendwie zusammenbringen zu können und vereinbaren zu können, dass das zum einen irgendwie eine Form von Zwangsemanzipation darstellt, also eine von oben aufgedrückte Form der Emanzipation, und zum anderen es eigentlich nur mit, also überhaupt keine reale Emanzipation ist, sondern quasi nur ein Schein. Ein Schein, der einem sagen soll, man kann es schaffen, alle können es schaffen, alle sind dazu in der Lage, es geht auch. Und wenn man es halt nicht klappt, wenn man es halt nicht schafft, dass man sich das selbst die Schuld dazu schreibt, dass man es eben nicht hinbekommen hat, dass man nicht diese tollen Idealmodelle irgendwie, wie das ja die aktuelle Arbeitsministerin ganz gut verkörpert, also dass man niemals, dass nicht alle wie Ursula von der Leyen ist. Ja, das Verhältnis von privat und öffentlich, um da wieder zurückzukommen, hat sich dadurch natürlich auch nochmal verändert quasi. Weil wenn jetzt die Frauen quasi alle auch im öffentlichen, also eben sehr viele Frauen zum Teil eben im öffentlichen Bereich sind, nehmen sie da eben auch einen großen Anteil an und da müssen sie quasi auch da sich eben so auch die jeweils sich die männliche Charaktermaske zulegen in dem Sinne und dass sie aber trotzdem eben auch weiterhin die Erziehungsarbeit machen. Und sie haben allerdings nicht mal den Vorteil davon, dass man denken könnte, wenn man jetzt die Berufsarbeit macht, und hat man zumindest eine finanzielle Unabhängigkeit. Das ist ja eigentlich das, was man sagen kann, was der Vorteil an der Sache ist, dass man nicht mehr abhängig von irgendwie Mann in der Stadt und was weiß ich ist, sondern selbst über sein bestimmen kann. Aber auch dieser Vorteil ist, wenn man sich das mit dieser prekären Arbeit anguckt, mit dem, dass die Frauen eben dafür auf, immer noch auf gesellschaftliche, zum einen auf Transferleistungen vom Staat angewiesen sind. Aber wenn man sich diese Mann-Ernährer-Frau-Teilzeit, ist eigentlich die Abhängigkeit vom Mann immer noch gegeben. Also es hat sich eigentlich quasi an dieser Abhängigkeit nicht wahnsinnig viel verändert. Allerdings sind jetzt quasi alle noch mehr in diesem Hamsterrad drin, als sie es irgendwie früher auch schon war. So als die, die Sphärentrennung dann noch größer gewesen ist. Ja, auf andere Weise hat sich dieses Privat und Öffentlich auch noch so weit verschränkt, dass man jetzt ja auch Familien eher quasi wie ein Unternehmen irgendwie und es auch muss, weil das quasi also so ein modernes Familienleben doch von morgens früh bis abends irgendwie so durchgetaktet ist, es kaum irgendwie eine freie Minute darin gibt. Kinder müssen morgens um 7, 8 irgendwie im Kindergarten sein, dann geht man zur Arbeit, dann holt man sie ab, dann ist eigentlich der ganze Tag relativ ausgespannt. Also ist es irgendwie wichtig, das ja krass zu organisieren. Und ja, das ist natürlich auch nochmal irgendwie das, was sich nochmal verändert hat, dass solche Strukturen dann auch ins Private mehr reingehen können. Ja, so kann man sagen, dass ich ja, mit diesen neuen Emanzipationsschritten der letzten Jahre, dass sich das, also sowohl das Verhältnis von privat und öffentlich, als auch das Geschlechterverhältnis sich nicht aufgelöst hat, sondern wirklich transformiert hat. Ja, und die Frauen eigentlich heute immer noch die Wahl haben zwischen hoffnungsloser Überforderung als Teilzeitarbeitskraft und Mutter mit oder ohne Mann oder sie verzichten auf Familie und führen eben das Leben der Männer. Also das ist sich jetzt, das kann man sagen, ist ja auch eine Wahlmöglichkeit, die man jetzt mehr hat. Das war jetzt, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert, hatte man zumindest als bürgerliche Frau diese Wahl irgendwie, das meine ich. Ja, genau, und deswegen ist es eigentlich, kann man sagen, wäre es eigentlich wieder an der Zeit, sowas ja, wie eine Frauenbewegung, die aber nicht irgendwie auf, weiterhin auf diese Gleichheit irgendwie beruht, sondern eben dieses Verhältnis von privat, öffentlich, Produktion, Reproduktion im Ganzen angreift, weil wenn man immer nur auf die Emanzipation im Beruf oder im Staat irgendwie geht, dann reproduziert man eigentlich weiterhin diese Verhältnisse und sagen, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist schlechter, aber deutlich besser ist es jetzt auch nicht geworden dadurch. Ne? Genau, aber das können wir jetzt auch diskutieren und ja, dazu würde ich euch jetzt irgendwie einladen. Leistungen, sei es Altenpflege oder Kinderbetreuung, gibt es ja, habe ich den Eindruck, dass viele Leistungen, die vor ein paar Jahren noch vom Staat übernommen werden, jetzt doch wieder in die Familie zurückgelagert werden. Was ja dann auch wieder einen Teil der Familienarbeit, der Reproduktionsarbeit darstellen könnte, was man eben auch hinkriegt, sozusagen ohne tatsächlich selber eine Familie zu haben. Was ja meistens traditionell, warum auch immer, ja tatsächlich noch von Frauen geleistet wird. Mütter, Väter, die gepflegt werden und dann das vielleicht auch wieder zu Hause geschieht. Ja, das finde ich eigentlich auch mal erstaunlich, dass es sich jetzt dann um dieses Betreuungsgeld gab es ja so einen riesigen Aufschrei und wie schlimm das irgendwie wäre und der Rückschritt irgendwie schlechthin. Aber jetzt zum Beispiel aufs Pflegegeld oder so gibt es das überhaupt nicht. Ne? Und das ist ja eigentlich, also das ist ja eigentlich gerade der Punkt so, ne? Mit Pflegegeld sind dann die Frauen doch wieder irgendwie zu Hause und leisten dann quasi diese Arbeit an den Menschen ihren Verwandten zu Hause. Vielleicht eine Frage, wenn du zum Schluss sagst, es wäre es ja eigentlich Zeit, dass man so etwas wie eine, ich weiß nicht mehr welche Begriffe verwenden hast, feministische Bewegung initiieren würde. Und was würdest du sagen, was wäre dann so der ein wichtiges Kriterium, was wäre denn der springende Punkt? Also um nichts wieder zu sagen, naja, Hauptsache alle haben ein schönes Lohnarbeitsverhältnis. Was würde dir da einfallen oder vorschwelen? Also vor. Naja, was will mir denn vorschweben? Also es ist natürlich. Dürfte es denn keine Bewegung sein, die alleine irgendwie auf. Allein die Verbesserung der Situation der Frauen in dieser Gesellschaft über die Teilhabe der Frauen an Arbeit und so weiter, dass das nicht das sein kann, worum es gehen kann, sondern das müsste schon, ja, meiner Meinung nach, kommunistische Bewegung sein, die halt überhaupt diese Verhältnisse abschafft und die dann aber eben immer noch das mit. Ja, mit einschließt, dass eben man eben auch, wenn man nochmal zu diesem Anfang von diesem Engel-Zitat kommt, dass es eben zum einen eben innerhalb dieser Bewegung es darum gehen muss, nicht nur eben die Frauen auch zur Arbeit, sondern eben auch diese Familien auch aufzulösen hat und da eben andere Formen. Also das ist, ich meine, es ist ja, wenn man sich das nochmal so anguckt, ist das ja nicht so falsch, was Engels da sagt, dass eben es um die Kollektivierung gehen muss, dass es eben darum gehen muss, dass auch die Frauen irgendwie die Produktion sollen. Ist ja jetzt nicht falsch, also ist ja das, es ist ja nur im Kapitalismus darüber, dass das eben über das Eigentum gekoppelt ist und dass man es eben als entfremdete Arbeit für andere macht, das macht das ja und damit ist das, was jetzt, sagen wir mal, Engels gesagt hat, was sind die Bedingungen dafür, die haben sich auf so komische, pervertierte Weise eben erfüllt. So. Deswegen man ja jetzt auch irgendwie diesen Eindruck hat, dass es irgendwie schon eine Emanzipation der Frau eben vollkommen, dass sie halt stattgefunden hat. Das ist ja so der Eindruck, den die meisten Menschen irgendwie so haben. Ne? So. Mit feministischer Bewegung angesprochen ist. Ich finde, das würde mich darauf die Wertabspaltungstheorie von Roswitha Scholz ein wenig beziehen, dass ein ganz großes Problem darin besteht, den Begriff der Chancengleichheit mit Emanzipation gleichzusetzen. der Wertabspaltungstheorie wird Kapitalismus beispielsweise als kapitalistisches Patriarchat an sich betrachtet. Durch gleiche Verhältnisse im Patriarchat, so wenn beispielsweise Geschlechter gleichgesetzt werden, insofern, dass sie beide jetzt der Produktionssphäre angehören, steht trotzdem die Ungleichheit weiter, insofern als das, wie du vorhin hervorgehoben hast, die Frau letzten Endes, wie es schon immer gewesen ist, auf die Reproduktionsarbeit zu Hause zurückgeworfen wird. Letzten Endes auch, wenn der private Sektor in den öffentlichen Sektor vorrückt, so wie pädagogische Berufe. Dann bleibt trotzdem noch das zu Hause und dann bleibt dieses Patriarchat und Kapitalismus weiter bestehen. Ne? Dass letzten Endes die einzige Emanzipation, halt die wünschenswert wäre, die feministische Bewegung halt in einer grundsätzlich linksradikalen Kritik münden muss, in einer antikapitalistischen Haltung. Nur die Aufhebung des Kapitalismus kann auch eine Aufhebung des Patriarchats in diesem Sinne bedeuten. Und Chancengleichheit im Kapitalismus wird dasselbe bedeuten. Die Arbeit hat bislang diese Rolle nur weiter verinnerlicht. Und vor modernen Zeitalter gab es vielleicht den symbolisch-kulturellen Charakter des Patriarchats, insofern als klar, dass das Patriarchat halt von Männern dominiert gewesen ist letzten Endes, aber in vormodernen Zeiten halt als leibeigene Männer und Frauen zusammen auf dem Feld gearbeitet haben. So, wo es qualitativer und struktureller geworden ist, halt gerade bedingt durch die notwendige Aufteilung von Produktion und Reproduktion als Zwangsmechanismen der Verwertungslogik im Kapitalismus, so in der Moderne. Ja, kann man, glaube ich, so teilen. Ist jetzt die Frage, ob das so bei Roswitha immer eins so... das steht da schon zum Teil so drin, das stimmt schon, aber es ist ja auch eigentlich ein bisschen egal, auf wen man sich da so bezieht. Aber im Prinzip hast du natürlich recht. Ne? Es kann sein, dass ich die Pointe deines Vortrags komplett verpasst habe. Nee, ich sag, vielleicht habe ich die Pointe deines Vortrags komplett verpasst, den Verdacht habe ich gerade. Aber nochmal die ganz blöde Frage, also wie interpretierst du das jetzt, dass just in dem Moment, wo, wie du gesagt hast, sozusagen die in Anführungszeichen verteilbare Arbeitsmasse, irgendwie im Sinne von Vollzeitjobs, geschrumpft ist über die Dekade, dass es nochmal so staatlich so einen Schub gibt, irgendwie Frauenerwerbsarbeit einzupuschen. Also geht es ja darum, jetzt nochmal die Konkurrenz und den Unabhängigen künstlich anzuheizen, oder wäre das jetzt verschwörungstheoretisch, oder kann man das vielleicht gar nicht aus der Ökonomie erklären? Ja, das ist auch eine Frage, die habe ich mich tatsächlich auch mit der habe mich lange rumgeschlagen, als ich irgendwie den Vortrag geschrieben habe. Stimmt, das ist jetzt gar nicht so bei dem Vortrag raus, gar nicht so erwähnt. Also ich denke schon, dass es also, dass das, auch wenn es jetzt verschwörungstheoretisch, ich glaube, die Schröder-Regierung hatte als Ziel, den Wert der Arbeitskraft einfach nochmal zu sinken, ne, um Deutschland insgesamt produktiver zu machen. Und dass du dafür irgendwie mehr Arbeitskräfte irgendwie brauchst, ist auch klar. Und wo findest du die dann? Wo sind noch welche, die sind noch nicht komplett eingezogen? Ne? Da hast du die Frauen und... das ist, also ich glaube schon, dass das der Punkt ist. Ne? Also ich würde das ziemlich strikt aus der Ökonomie erklären, weil das Interessante dabei ist ja tatsächlich, dass jetzt zu den Zeiten, in denen die Frauenbewegung sehr stark war, die Anhebung der Frauenerwerbstätigkeit, die war ja nur minimal quasi, also es ist tatsächlich erstaunlich, dass die letzten 10 Jahre nochmal diesen Schub gemacht haben, obwohl es eigentlich überhaupt keine großartigen gesellschaftlichen Bewegungen gibt. Die kommen alle vom Staat, kann man sagen. Also Gender Mainstreaming kam vom Staat irgendwie und diese ganzen Kindergarten und Kita-Plätze einzuführen, das sind alles quasi von vom Staat eingeführte Geschichten. Also ich würde das schon sagen, dass es darum geht, quasi insgesamt den Lohn der Arbeitskraft zu senken. So, das ist, glaube ich, schon das Ziel der Sache. Und das andere, was vielleicht nicht ganz so ökonomisch ist, ist, dass es andererseits schon darum geht, aber das ist die Frage, ob das jetzt was ist, was wirklich bewusst irgendwie geplant ist, aber dass es schon darum geht, dass eben alle quasi auch mehr, also das ja, obwohl ich glaube schon, dass es auch eine bewusste Sache ist, Hartz IV ist ein Disziplinierungsmoment und Leute dann irgendwie ganz schnell wieder in so Niedriglohngeschichten zu stecken, so Arbeitszwang eben durchzusetzen, ist natürlich was, was die Leute auch, das ist auf jeden Fall der Effekt davon, dass dieses Hamsterrad sich quasi doch nochmal verstärkt hat, ne? Und alle quasi, um überhaupt überleben zu können, die ganze Zeit so eingebunden sind. Und ja, das hat, glaube ich, schon eine disziplinierende Wirkung, insgesamt auch die Frauenerwerbstätigkeit. Ja, ich meine, wenn es jetzt keine weiteren Diskussionspunkte mehr gibt, können wir die Diskussion auch einfach in Kleingruppen oder in verlagern. Entschuldigung, ja. Der Ehegesetzgebung, da bin ich nichts dafür, aber Plädoyer wäre dafür, gar nicht zu heiraten. Aber für die, die es gemacht haben und dann irgendwann vor einer Entscheidung stehen, schwierig, unmöglich, je nachdem geht. Ja, allerdings hat sich natürlich für nicht-eheliche Paare ist das dasselbe eigentlich. Ne? Da ist kein großer Unterschied, ehrlich gesagt, weil die werden genauso eingebunden in diese, die sind rechtlich gesehen, sind die eigentlich da quasi gleichgestellt. Also du hast dieselben Unterhaltszahlungsgeschichten bei nicht-ehelichen Paaren wie bei ehelichen Paaren. Nochmal zur Erwerbsfähigkeit von Frauen. Es ist ja nicht nur so, dass mehr Frauen zur Verfügung standen, weil sie noch nicht gearbeitet haben, sondern dass der Arbeitsmarkt sich einfach massiv gewandelt hat und andere, also der Dienstleistungssektor viel größer geworden ist und Fähigkeiten, die Frauen zugesprochen wurden, ja, das stimmt natürlich. Das ist ja auch der Punkt, warum das halt mit diesen Niedriglohngeschichten, warum das halt so eine, warum die halt von, also zwei Drittel der Frauen machen diese Niedriglohngeschichten und es sind natürlich ganz viele so Verkaufstätigkeiten und im Restaurant, Gastronomiebereich und sowas. Da hat sich genau das durchgesetzt und das ist tatsächlich quasi aufgrund der Eigenschaften, die Frauen haben oder was sie dann wählen an Berufen, tatsächlich das, was das ist tatsächlich auch noch ein Punkt. Ja. Ist die Entwicklung, die du beschrieben hast, für die Bundesrepublik eigentlich ein Sonderfall? Also wenn du vergleichen würdest, ist es mit anderen europäischen Ländern oder beispielsweise mit den USA oder asiatischen Ländern? Also bei asiatischen Ländern habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber es ist kein Sonderfall, das kann man nicht sagen. Also es ist schon ein Sonderfall in dem Sinne, also es ist schon in Deutschland so, dass halt dieses mit der Teilzeitarbeit sich besonders stark verbreitet ist bei Frauen, also dass das quasi so ein, kann man sagen, da ist Deutschland tatsächlich ein Sonderfall, aber auch in Ländern jetzt wie Schweden und Frankreich ist es schon so, also die ja immer als die Länder gelten, wo das besonders gut sich durchgesetzt hat mit der Vollzeitbeschäftigung auch von Müttern, weil man da viel früher angefangen hat als hier mit diesen ganzen staatlichen Geschichten wie Ganztagsschulen und früheste Kinderbetreuung und so weiter. Das tatsächlich aber auch was ist, auch da ist das Arbeitsvolumen nicht gestiegen. Ne? Das ist also in Schweden etwas 4% oder so, aber insgesamt ist das da auch nicht groß gestiegen. Und gerade auch in Schweden haben schon ist die Teilzeitarbeit nicht ganz so verbreitet wie hier, aber doch auch sehr stark. Es gibt ja, es ist aber auch eine Frage, ich habe das auch noch versucht länger zu recherchieren, aber es ist gar nicht ganz so klar, also nicht ganz so einfach rauszufinden, da müsste man noch ein bisschen mehr Recherchearbeit sein, warum, also ich glaube in Frankreich oder so hat sich dann dadurch eher die Jugendarbeitslosigkeit verstärkt zum Beispiel und das, ja. Irgendjemand trifft es halt immer, ne? Ja. Es gibt ja auch die These, dass die Intensität der Arbeit massiv zugenommen hat. Also das ist eine Realität, glaube ich. Das ist die Ausbeutung qualitativer Art, also was man alles ausbeutet, was man an Fähigkeiten quasi der Personen ausbeutet, dass das immer umfassender wird. Und immer mehr Fähigkeiten, Fertigkeiten von Personen, von Männern wie Frauen, die vielleicht eher aus der Freizeit, aus der Produktionstätigkeit heraus stammen, dass die auch noch ausgebeutet werden müssen, um quasi diesen Hyperkapitalismus am Laufen zu halten. In dem Sinne würde es mir einwerfen, so als These, dass man auch die ganzen Potenziale der Frauen natürlich hebeln möchte, um den Kapitalismus nochmal wieder anzudrehen, sozusagen. Und das passt auch in einer gewissen Weise auch zu der verkürzten Arbeitszeit. Also die Arbeitszeit ist vielleicht irgendwie notwendigerweise verkürzt, insgesamt pro Kopf gerechnet, weil die Intensität eben höher geworden ist. Weil wenn du die Leute mit der alten Arbeitszeit diesen heutigen Mist arbeiten lassen müsstest, dann wären sie auch noch mehr kaputt, als sie jetzt schon sind. Und so gesehen wäre ein gewisser Druck quasi vom System her gegeben, das auf mehr Köpfe zu verteilen, das zu hebeln, den Potenzial an Arbeitskräften zu verbreitern in der Gesellschaft. Ich meine, das ist ganz gut was zur Entwicklung im Kapitalismus, wie sie heute stattfinden. Ja, und das ist auf jeden Fall geht das so dann einher damit, dass natürlich die Arbeitsproduktivität ist deutlich gestiegen. Also die hat sich verdoppelt seitdem, ne? Obwohl das Arbeitsvolumen das gleiche ist als ich. Ne? Das natürlich, hat natürlich auch damit zu tun, mit welchen, also, ja, mit welchen Maschinen man, ne? Mit Computerisierung und so weiter, dass ich natürlich darüber auch irgendwie die Produktivitätssteigerung gekommen ist. In einer gewissen Weise glaube ich auch, dass vieles, was die Leute in der Arbeit quasi an Fertigkeiten haben müssen, dass sie das in ihrer sogenannten Freizeit letztendlich aufbauen. Also es gab eine gewisse Verschiebung von Zeiten her, quasi, wenn man so will, vorbereitendes Tun für die Arbeit, das ist dann Teil der unbezahlten Freizeit. Also indem man sich mit Internet beschäftigt, mit neuen Technologien, mit Kommunikationsmöglichkeiten, das sind alles Dinge, alles Fertigkeiten, die dann in der Arbeit in der Produktion eine Bedeutung haben, eine Notwendigkeit haben. Und in dem Sinne musste man quasi mehr Menschen letztendlich mehr freie Zeit geben, damit sie Vorbereitung für die Arbeit hinbekommen können. Das war auch ein Grund, weswegen man noch mehr Leute braucht, um zusammenzuarbeiten. Ich hätte noch mal so eine Frage zu den scheidungsrechtlichen Regelungen, weil du hast ja vorhin so gesagt, dass du so davon ausgehst, dass sich dadurch jetzt nicht unbedingt Frauen weniger scheiden lassen, sondern eher schauen, dass sie mehr in der Arbeit, Lohnarbeit drin bleiben. So, war das jetzt eine These oder gibt es dafür auch irgendwie eine empirische Grundlage schon? Weil man könnte ja auch vermuten, dass es genau umgekehrt passiert und tatsächlich so dieser Erpressungseffekt einsetzt. Und gerade so, ich dachte jetzt halt an so diese ganzen Rentendebatten und Rentenkürzungen, so, wo es dann ja so von zwei Enden auf einen zukommt. Einerseits kriegst du keinen Unterhalt mehr und andererseits weißt du, kriegst irgendwie eine super niedrige Rente dann vielleicht auch noch, wenn du dann alleinstehende Frau bist. Also, dass es nicht eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass dann wirklich nochmal so die Ehe noch mal mehr zu so einem Zwangsverhältnis quasi wird durch die ökonomischen Bedingungen. So. Also, was man sagen kann, ist das, also ich meine, so lange gibt es jetzt dieses Gesetz noch nicht, ne? Das gibt es seit 2008. Ich weiß auch nicht, wie bekannt das tatsächlich ist. So. Und ich glaube, das wird dann bekannt, wenn die Leute in die Situation kommen. Ne? Aber das sind also ein bisschen Spekulationen natürlich. Aber die Scheidungszahlen haben sich nicht verändert seitdem. Also es gibt jetzt keinen Rückgang an Scheidungen in der Zeit. Aber das kann sich natürlich tatsächlich ändern. Also da würde ich auch sagen, das ist eine Möglichkeit, dass sich das auch genau komplett irgendwie ändern. Ich finde das ein bisschen, also auf eine Art glaube ich es aber wiederum nicht, also das ist wirklich, aber da ist man jetzt wirklich in der Frage der Spekulation, dass ich es auch wirklich nicht glaube, weil ganze restliche einen ganzen restlichen Bedingungen, gesellschaftlichen Bedingungen sind einfach nicht so, dass jetzt die Frauen, die Frauen arbeiten alle viel mehr und haben dann auf eine Art und zumindest müssen sie ja auch schon in der, also es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt wegen diesem Scheidungsgesetz immer schon weiter arbeiten, sondern das bedingt sich ja auch dadurch, dass eben dieser Lohn der wahren Arbeitskraft so gesunken ist, dass es nicht mehr so etwas wie einen Familienlohn gibt, dass der auf jeden Fall nicht mehr reicht für eine Familie und dass deswegen die Frauen sowieso dazu notwendigerweise arbeiten gehen müssen. So. Und das wird man aber, glaube ich, sehen, ob irgendwie die Ehe wieder irgendwie was wird, was, wo man irgendwie dran festhalten wird. Ich glaube, das ist jetzt noch schwer abzuschätzen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hole mir jetzt mal ein Bier, glaube ich.